Father in heaven, thank you for this evening. Vater im Himmel, danke für diesen Abend. Bless these words to our hearts. Lass diese Worte in unserem Herzen zum Segen werden. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, we're in 1 Samuel chapter 22. Wir sind im 1. Samuel Kapitel 22. David is a fugitive. David ist flüchtig. He's running from King Saul. Er läuft vom König Saul davon. And he had his time in the palace. Er war eine Zeit lang im Palast. Now he's out in the field. Jetzt ist er draußen. Like the Lord Jesus. Auf dem in den Feldern, so wie der Herr Jesus. Who had his days of popularity. Der seine Tage der Beliebtheit hatte. And then he was a fugitive. Und dann um sein Leben fliehen musste. Running from Herod and different people. Vor Herodes weglaufen musste und verschiedenen Menschen. Spending his time in the mountains. Der eine Zeit lang in den Bergen war. Let's read chapter 22, just the first few verses. Lesen wir Kapitel 22, die ersten paar Verse. So David departed from there and escaped to the cave of Adullam. Und David ging von dort weg und entkam in die Höhle Adullam. Yeah, that name has been used for more bedrooms. Dieser Name wurde für mehr Schlafzimmer verwendet. Yeah, and dormitories. Und so Studentenwohnheime. What is this, the cave of Adullam? Was ist das hier, die Höhle Adullams? Die Räume der männlichen Studenten waren die Höhle von Adullam. So David escapes to the cave, and when his brothers and his father's household heard of it, they went down there to him. David entkam in die Höhle, und als seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters das hörten, kamen sie dorthin herab. And everyone who was in distress. Und es sammelten sich um ihn lauter Bedrängte. And everyone who was in debt. Und solche, die verschuldet waren. And everyone who was discontented. Und andere mit erbittertem Gemüt. Gathered to him. Sie sammelten sich um ihn. And he became captain over them. Und er wurde ihr Anführer. Now there were about 400 men with him. Und es waren bei ihm etwa 400 Mann. And this is a picture of Christ. Das ist ein Bild für Christus. Jesus Christ waiting for us in the cave. Jesus Christus wartet auf uns in der Höhle. He was the God-man. Er war der Gottmensch. He was born in a cave. Er wurde in einer Höhle zur Welt gebracht. And then he was buried in a cave. Und auch in einer Höhle begraben. And we come to him. Und wir kommen zu ihm. We who are distressed. Wir, die wir in Schwierigkeiten sind. We who are debtors. Die wir verschuldet sind. We who are discontented. Wir, die wir unzufrieden sind. We are stressed or we are distressed spiritually. Wir sind geistlich bedrängt. We are in this world. Wir sind in dieser Welt. Caught between the material world and the spiritual world. Eingezwängt zwischen der materiellen und der geistlichen Welt. The flesh is the spirit is willing, the flesh is weak. Der Geist ist willig und das Fleisch ist schwach. The flesh wars against the spirit in Galatians 5. Das Fleisch streitet wider den Geist in Galater 5. We're spiritually distressed. Wir sind geistlich bedrängt. Here the devil is ruling over this world. Hier herrscht der Teufel über diese Welt. In Ephesians 2:2 he's the prince of the air. In Epheser 2:2 ist der Prinz der Lüfte. In 2 Corinthians 4:4 he's the god of this world. 2. Korinther 4:4 er ist der Gott dieser Welt. In 1 John 5:18 and 19. 1. Johannes 5:18 und 19. Everything is under his power. Alles unterliegt seiner Macht. We're distressed. Wir sind bedrängt. We are human beings with a fallen nature. Wir sind menschliche Wesen mit einer gefallenen Natur. And we are spiritually distressed. Und wir sind geistlich in Bedrängnis. Emotionally. Und von den Gefühlen her. We're also spiritual debtors. Wir sind auch geistlich verschuldet. We've sinned. Wir haben gesündigt. We were born sinners. Wir wurden als Sünder geboren. We came out of our mother's womb speaking lies. Wir kamen aus dem Leib unserer Mutter schon und sprachen Lügen. I believe it's Psalm 58:3. Ich glaube Psalm 58:3. Come out of the womb speaking lies. 58. Wir kommen aus dem Leib der Mutter und sprechen schon Lügen. The heart is desperately wicked. Das Herz ist bodenlos böse. Jeremiah 17:9. Isaiah 1:5, the whole head is sick. Jesaja 1:5, der ganze Kopf ist krank. Romans chapter 7 verse 25. Römer Kapitel 7 Vers 25. Oh wretched man that I am. Ich elender Mensch. who can deliver me from this body of death? Wer wird mich von diesem Leib des Todes befreien? And we're also discontented. Und wir sind auch unzufrieden. Spiritually discontent. Geistlich unzufrieden. The material world is just not filling the hole. Die materielle Welt füllt das Vakuum nicht aus. If you drink of this water, the Lord said in John 4, wenn du von diesem Wasser trinkst, sagt der Herr in Johannes 4, you're going to thirst again. Dann hast du wieder Durst. And so here we are, we're distressed. Hier sind wir nun, wir sind in Bedrängnis. We're debtors. Verschuldet. He who has no sin cast the first stone. Der unter euch, der keine Sünde hat, werfe den ersten Stein. And we're discontent. Und wir sind unzufrieden. Now if you flip over to 1 Corinthians chapter 1. Wenn ihr weiterblättert zu 1. Korinther Kapitel 1. You know, we see this picture. Here is David in the cave. Wir sehen hier dieses Bild, da ist David in der Höhle. He's been rejected. Er ist abgewiesen by worden the world system. Vom Weltsystem. King Saul is after him. König Saul ist ihm auf der Spur. Herod wanted to kill the Lord Jesus Christ when he was a child. Herodes wollte den Herrn Jesus schon als Kind töten. The Pharisees wanted to kill the Lord. Die Pharisäer wollten den Herrn töten. The high priest wanted to kill the Lord. Der hohe Priester wollte den Herrn töten. Eventually they did. Und sie haben es dann auch getan. And the Lord was very much a fugitive when he was on the earth. Und der Herr war meistens ein Flüchtling, während er auf der ein Flüchtiger, während er auf der Welt war. And David is a picture of the Lord. Und David ist ein Bild für den Herrn. He is fleeing from the world system and he hides in a cave. Er flieht vor dem Weltsystem und verbirgt sich in einer Höhle. And in this cave people are drawn to him. Und in dieser Höhle gesellen sich Menschen zu ihm. In his weakness, in seiner Schwäche, people are drawn to him. Werden Menschen von ihm angezogen. It says in the Gospel of John that the Lord said, if I be lifted up. Im Johannesevangelium steht, dass der Herr sagt, wenn ich erhoben werde. Speaking of the cross, I will draw all men unto me. Und da spricht er vom Kreuz, dann werde ich alle Menschen zu mir ziehen. It's not the strength of God that draws us to Christ. Nicht die Stärke Gottes ist es, die uns zu Christus zieht. But it's the weakness of God that draws us to Christ. Die Schwäche Gottes zieht uns zu Christus. It's not his power and authority. Es ist nicht seine Macht und Autorität. But it's his meekness and his humility. Sondern seine Sanftmut und Demut. And here in 1 Corinthians chapter 1. Und hier in 1. Korinther Kapitel 1. We see a parallel. Sehen wir ein Vergleich. In verse 26. In Vers 26. For consider your calling, brethren. Denn seht eure Berufung, Brüder. That there were not many wise according to the flesh. Dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch. Not many mighty. Nicht viele Mächtige. Not many noble. Nicht viele Edle sind. But God has chosen the foolish things of the world to shame the wise. Sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden macht. God has chosen the weak things of the world to shame the things which are strong. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. The base things of the world. Und das Unedle der Welt. And the despised. Und das Verachtete. God has chosen. Hat Gott auserwählt. The things that are not. Das, was nicht ist, that he might nullify the things that are. Damit er das, was ist, zunichte mache. And here's the key. Und hier kommt der Schlüssel. That no man should boast before God. Dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. This fugitive, dieser flüchtige part of David's life was necessary for him. Dieser Teil, dass David flüchtiger sein war, das war notwendig für sein Leben. That he would know that when he becomes king, damit er, wenn er dann König wird, weiß, when he steps into his calling, wenn er in seine Berufung dann eintritt, when he finds his primary ministry, wenn er dann seinen primären Dienst findet, whatever it is, was auch immer das whether ist, it's a successful businessman, ob es ein erfolgreicher Geschäftsmann ist, making money and supporting the work of God, der Geld verdient und das Werk Gottes unterstützt, whatever it is, whether it's raising children, ob es Kinder erziehen ist, whether it's working at the Anchor Bakery, ob es beim Anker arbeiten ist, whether it's going on vacation and building schools in Africa, ob es im Urlaub bedeutet, Schulen in Afrika zu bauen, whether it's having a prayer ministry, oder ob du einen Gebetsdienst haben because willst, of physical limitations, wegen physischer Schwierigkeiten. No flesh will glory in his presence. Kein Fleisch kann sich in seiner Gegenwart rühmen. And this needs to be burned in our hearts. Und das muss tief in unserem Herzen verankert sein. No flesh will glory in his presence. Kein Fleisch kann sich in seiner Gegenwart rühmen. Whatever I do. Was auch immer ich tue. Whatever God leads me to. Wo auch immer Gott mich hinführt. Whatever I'm involved in. Wo auch immer ich mich beteilige dran. The bottom line is, worum es grundsätzlich geht, the way that God is going to do it, ist die Art, wie Gott es tun wird. No flesh will glory. Da kann sich kein Fleisch rühmen. This building, dieses Gebäude, no flesh is going to glory in it. Kein Fleisch wird sich darin rühmen können. God's going to make sure. Gott wird dafür sorgen. The growth of our church, das Wachstum unserer Gemeinde. No flesh is going to glory. Kein Fleisch wird sich rühmen. And if we know this ahead of time, und wenn wir das vorher schon wissen, it prepares our hearts to meet Jesus in the cave. Bereitet das unsere Herzen darauf vor, dass wir Jesus in der Höhle begegnen können. There's nothing wrong with being distressed. Es ist nichts verkehrt daran, bedrängt zu sein. Das ist etwas Gutes. It brings me to the cave. Es bringt mich in die Höhle. There's nothing wrong with being a debtor. Es ist nicht schlimm, wenn ich in Schulden bin. That I need God's mercy. Dass ich Gottes Barmherzigkeit brauche. It brings me to the cave. Es bringt mich in die Höhle. There's nothing wrong with being discontent. Es ist nicht schlimm, dass ich unzufrieden bin. God, I'm not happy. Gott, ich bin nicht zufrieden. There's nothing wrong with that. Daran ist nichts verkehrt. If I hunger and thirst for him, wenn ich nach ihm hunger und dürste, these things bring us to the cave. Diese Dinge bringen uns in die Höhle. They bring us to a place where we would never go. Sie bringen uns an einen Ort, zu dem wir nie gehen würden. Look, there's a cave. Schau, da ist eine Höhle. It's probably smelly. Wahrscheinlich stinkt die. A lot of goat dung in there and all kinds of stuff. Ziegendung und verschiedene Sachen. Probably bats. Wahrscheinlich Fledermäuse. Ugly spiders. Riesige, schreckliche and little green, slimy Spinnen snakes und kleine schleimige Schlangen and worms and bugs und Würmer und and beetles, Käfer, beetles, Insekten, Käfer. Who knows what's in that cave? Wer weiß, was da alles drin ist? But you know what? Aber wisst ihr was? Tell you a secret. Ich sage euch ein Geheimnis. About an hour ago, vor ungefähr einer Stunde, I saw David go in that cave. Habe ich gesehen, dass David in diese Höhle gegangen ist. No. Nein. I'm telling you. Ich sag's dir. David, who slew Goliath, is in that cave. David, der den Goliath umgebracht hat, der ist in der Höhle. I don't believe you. Glaube ich da nicht. He's in there. Stimmt aber. You don't believe me? Glaubst du mir nicht? Follow me. Komm mir nach. Jesus is in the cave. Jesus ist in der Höhle. Look at 1 Peter chapter 2. Schauen wir zu 1. Petrus Kapitel 2. Jesus was the stone that was rejected. Jesus war der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Jesus knows what it's like to be a fugitive. Jesus kennt es, flüchtig zu sein. Look what it says here. Schaut, was es da sagt. Verse 4 of 1 Peter 2. 1. Petrus 2, Vers 4. And coming to him as to a living stone. Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, rejected by men, von Menschen zwar verworfen, but choice and precious in the sight of God, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Watch this. Schaut zu. You also, lasst euch auch, as living stones, selbst als lebendige Steine, are being built up as a spiritual house, aufbauen, for a holy priesthood, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. For this is contained in the scripture, denn es ist in der Schrift enthalten, behold, I lay in Zion a choice stone. Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. A precious cornerstone. He who believes in him, und wer an ihn glaubt, shall not be disappointed. Wird nicht zu Schanden werden. Exactly. The word is shall not be put to shame. Wird nicht Schande erleben. In 1 Corinthians 1 it says, in 1. Korinther 1 God has chosen the foolish to put to shame the wise. Steht, dass Gott das Dumme erwählt hat, um die Weisen zu Schanden zu bringen. But if the foolish who are shamed, normally shamed by the wise. Aber wenn die Dummen oder das Dumme, die Narren, Narrheiten, Narren. Die Törichten. Ja, die, how do you say I'm speaking? Okay. The foolish, wenn die Törichten, who are normally shamed by the wise, die normal von den Weisen verachtet werden, the base, who are normally shamed by the noble, und die Geringen, die normalerweise von den Edlen verachtet werden, people who can glory in something, von Menschen, die sich einer Sache rühmen können. Do you know who I am? Weißt du, wer ich bin? Do you know what I do? Weißt du überhaupt, was ich tue? Do you know what I have? Weißt du überhaupt, was ich habe? There's such an opportunity to glory in this world. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich stolz sein zu etwas in dieser Welt. That I can be something without Christ. Dass ich etwas sein kann ohne Christus. Through some natural means. Durch irgendein natürliches Mittel. Through an education. Durch eine Ausbildung. Through possessions. Besitztümer. Through relationship. Beziehungen. And I can glory. Und darauf kann ich stolz sein. I'm something. Look, God. Ich bin doch was. Schau, Gott. Look what I am, and I did it all by myself. Schau, was ich bin, und das habe ich alles selbst gemacht. But the Lord says, no flesh will glory in His presence. Aber der Herr sagt, in seiner Gegenwart wird sich kein Fleisch rühmen können. And the Lord came, and he was born in a cave, and he went to the cross. Und der Herr kam und ist in einer Höhle geboren worden und ging ans Kreuz. He was a precious cornerstone that was rejected by men. Er war ein kostbarer Eckstein, der von den Menschen verworfen wurde. And we go out to him. Und wir gehen hinaus zu ihm. In our prayers. In unseren Gebeten. We go to the stone that was rejected. Wir gehen zu dem Stein, der weggeworfen wurde. We draw near to the cave. Wir gehen hin zur Höhle. To the place where no one would look for the Lord. An den Ort, wo niemand nach dem Herrn suchen würde. We draw near to the one who was crucified. Wir nähern uns dem, der gekreuzigt wurde. The one with the nail scars. Dem, der die Wundmale hat. We who are spiritually distressed. Wir, die wir geistlich bedrängt sind. We who are debtors. Wir, die wir verschuldet sind. We who are discontent. Wir, die wir unzufrieden sind. We draw near to Christ. Wir nähern uns Christus. And he puts to shame. Und er, God has chosen us to use us to put to shame those who glory in the flesh. Gott hat uns auserwählt, damit er uns benutzen kann, diejenigen zu Schanden zu bringen, die sich im Fleisch rühmen. That he would use us despite ourselves. Und er verwendet uns trotz unserer selbst. And that's the basis of our calling. Und das ist die Grundlage unserer Berufung. And we are going out to him. Und wir gehen hinaus zu ihm. In Hebrews 13 it says that he was crucified outside the city. In Hebräer 13 steht, dass er außerhalb der Stadt gekreuzigt wurde. And we bear his reproach. Und wir leiden auch Schmach wie er. And we go out to him. Und wir gehen hinaus zu ihm. It's a beautiful picture. Das ist ein wunderbares Bild. And if we believe in him, we will not be put to shame. Und wenn wir an ihn glauben, dann werden wir nicht zu Schanden werden. It's the same word used in 1 Corinthians chapter 1. Das ist das gleiche Wort, wie in 1. Korinther 1 verwendet wird. We will not be put to shame. Wir werden keine Schande erleben. But on the contrary, sondern im Gegenteil. He will use us. Er wird uns verwenden. Despite ourselves. Trotz unserer selbst. And he will put to shame those who want to serve God in their natural. Und wird die in Schande bringen, die Gott im Natürlichen dienen wollen. So it's a very necessary process. Also ist das ein sehr notwendiger Prozess. That God wants to use us. Dass Gott uns verwenden möchte. He's called us to a priesthood. Er hat uns in eine Priesterschaft berufen. To serve in his kingdom. Um in seinem Königreich zu dienen. He has anointed David as king. Er hat David als König gesalbt. And yet David must become a fugitive first. Und doch muss David vorher flüchten. Because if he doesn't pass through this time of being a fugitive. Denn wenn er nicht durch diese Zeit hindurchgeht, wo er flüchtet. When he becomes the king. Wenn er dann König wird, he will glory in the flesh. Wird er sich seines Fleisches rühmen. And here's our point, und mir geht's darum, that whatever God has called us to do, was auch immer, wozu auch immer Gott uns berufen hat, God uses every single opportunity, er benutzt jede einzelne Gelegenheit, to prove to us that it's him. Um uns zu beweisen, dass er es ist. If we try to get around this, wenn wir versuchen, das zu umgehen, we are going to be rolled over by the stone. Wird der Stein uns überrollen. You can read on. I think it says that right das here. Das könnt ihr hier weiterlesen. Yeah. Okay, look at this here. And verse 8. Schaut euch das an in Vers 8. A stone of stumbling and a rock of offense. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. For they stumble because they are disobedient to the word. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort. And to this doom they were appointed. Wozu sie auch bestimmt worden sind. But you are a chosen race. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. A royal priesthood. Ein königliches Priestertum, a holy nation, eine heilige Nation, a people for God's own possession, ein Volk zum Besitztum Gottes, that you may proclaim the excellencies of him who has called you out of darkness into his marvelous light. Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Whatever God's called me to do, wozu auch immer Gott mich berufen when hat, I get there, wenn ich dorthin gelange, I have to be able to turn around, muss ich in der Lage sein, mich umzudrehen, and glory in the Lord, und mich des Herrn zu rühmen, when I get there, auf ihn stolz zu sein, wenn ich dahin komme, was auch immer das ist, whether it's going to the mission field, ob ich jetzt aufs Missionsfeld gehe, oder eine Arbeit finde, or finding a spouse, oder einen Partner finde, going to Bible college, oder auf die Bibelschule or gehe, going to medical school, oder Medizin studiere, or just getting through the work week, oder einfach nur durch die Arbeitswoche or having kids, whatever it is. Oder Kinder haben, was auch immer es ist. Functioning in some kind of gift in the church or talent. Eine Gabe ausüben oder ein Talent in der Gemeinde. When I arrive there to be used. Wenn ich dort ankomme, wo ich dann verwendet werde. And I glory in my flesh. Und auf mein Fleisch stolz bin. I will not be used. Werde ich nicht verwendet I werden. I have not arrived. Denn dann bin ich noch nicht dort angekommen. You know that you've arrived, du weißt, dass du dort angekommen bist, when you cannot glory in anything. Wenn du auf nichts stolz sein kannst. And these words come out of your mouth. Und wenn folgende Worte aus deinem Mund kommen. It was God. Es war Gott. I know it was God. Ich weiß, dass es Gott war. I met him in the cave. Ich habe ihn in der Höhle getroffen. I was distressed. Ich war in Bedrängnis. I was a debtor. Ich war verschuldet. I was discontent. Ich war unzufrieden. And when we're at that place, und wenn wir uns dort befinden, there's no reason to despair. Haben wir keinen Grund zu verzweifeln. That's a good thing. Das ist etwas Gutes. Because these things bring me to the cave. Denn diese Dinge bringen mich zur Höhle. And that's where the Lord is waiting. Und dort wartet der Herr. I don't have to be discouraged. Ich brauche nicht entmutigt zu sein. If I'm barren, I can rejoice, O barren one. Wenn ich unfruchtbar bin, kann ich mich freuen, O Unfruchtbare. Because these are the conditions that the Lord seeks. Denn nach diesen Voraussetzungen sucht der Herr. And I can rejoice because it's these conditions in which I will find the Lord. Und ich kann mich freuen, weil ich weiß, dass ich in diesen Zuständen den Herrn finden werde. They will bring me to the place where he is. Sie bringen mich an den Ort, wo er ist. But oftentimes we get bitter at God. Aber oft sind wir dann bitter gegen Gott. I'm sick of this, I'm sick of that, blah, blah. Jetzt reicht's mir aber, das ist genug und das. You know who's in the cave? Weißt du, wer in der Höhle ist? I don't care, the stupid cave. Ah, ist mir wurscht, die blöde Höhle. But you know, I don't want to hear who's in the cave. Aber weißt du, ist es mir egal, wer in der Höhle ist. Yeah, but I don't want to hear who's in the cave. Ich will nicht hören, wer in der Höhle ist. Okay. Okay. I won't tell you who's in the cave. Dann sage ich es eben nicht, wer in der Höhle ist. Gut. Then you find out David was in the cave. Und dann hörst du später, dass der David in der Höhle war. And all the people were drawing to him. Und dass alle Leute zu ihm hingeströmt sind. And this is a picture of Christ. Und das ist ein Bild von Christus. David had to go through these years of being a fugitive. David musste durch diese Jahre als Flüchtling gehen, Flüchtiger gehen. He had to. Er musste das. It was necessary. Es war notwendig. If he had become king, wenn er König geworden wäre, he would never have been King David like we know. Wäre er nie derjenige König David, als den wir ihn kennen. You cannot help but glory. Du kannst gar nicht anders als stolz sein. We are like that. Wir sind einfach so. If without the process, we are hopelessly abandoned over to pride. Ohne den Prozess sind wir dem Stolz hoffnungslos ausgeliefert. And the process brings me to a place of distress. Und der Prozess bringt mich an einen Ort der Bedrängnis. It means a narrow place. Es bedeutet, wo ich eingezwängt bin. I don't know how to get through here. Ich weiß nicht, wie ich da durchkommen soll. I don't think I can fit. Ich glaube, da passe ich nicht durch. I can't get through. Ich passe da nicht durch. It's too tight. Das ist zu eng. You gotta lose some weight. Ich muss erst ein bisschen Gewicht It's verlieren. A narrow place. Es ist ein enger Ort. I don't know what to do. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Someone will say, I don't know what to do in my family. Jemand sagt, ich weiß nicht, was ich in meiner Familie tun soll. It's a narrow place. I feel like I'm getting crushed. Das ist zu schmal. Ich komme da nicht durch. Or someone will say in my marriage. Oder jemand sagt in meiner Ehe. Or in my job. Oder in meiner Arbeitsstelle. Or in my physical situation, I'm being crushed. Oder in meinem körperlichen Zustand werde ich zerdrückt. But the Lord says, you are exactly the ones I've chosen. Aber der Herr sagt, ihr seid genau ihr, die ich auserwählt I've chosen habe. You. Ich habe euch auserwählt. And I will bring to shame those who glory in the natural. Und ich werde diejenigen in Schande bringen, die sich die stolz sind auf ihren auf ihr natürliches. I will give you wisdom in James 1 from above. Ich werde dir Weisheit geben von oben in Jakobus 1. Generously. Großzügig. You ask it and you have it. Bitte darum und dann kriegst du's. But the man who glories in the flesh will know nothing of my wisdom. Aber derjenige, der auf sein Fleisch stolz ist, wird nichts von meiner Weisheit kennen. But you will. Aber du You'll schon, have it. Du wirst es haben. Your heart will be filled with my love. Dein Herz wird mit meiner Liebe gefüllt I'll werden. Shed abroad my love in your heart. Ich gieße meine Liebe in dein Herz aus. I'll teach you things you would never know. Ich lehre dich Dinge, die du sonst nie wissen würdest. Psalm 119, 100. You will know more than the ancients. Du wirst mehr wissen als die in der vergangenen Zeit. Because of my word. Wegen meines Wortes. And we're coming near und wir kommen to Christ, nahe zu Christus, who is alone in the cave. Der allein ist in der Höhle. We are distressed. Wir sind in Bedrängnis. We are debtors. Wir sind verschuldet. We are discontent. Wir sind unzufrieden. And we draw near to Christ. Und wir nähern uns Christus. And we feel ashamed of ourselves. Und wir schämen uns. But he says, don't come unto me. Aber er sagt, tu das nicht, komm zu mir. Learn of me, I'm meek and lowly of heart. Lerne von mir, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. And we come to the cave and und wir kommen zur Höhle. Hello. Hallo. And we're thinking he's going to say, get out of here. Und wir denken, er wird sagen, verschwinde. He says, come in, my child. Er sagt, komm rein, mein come Kind. On in. I'm all alone. Komm rein, ich bin ganz well, allein. Well, now there's 200 more with me here, but come on in, we're having a great time. Na, eigentlich sind schon 200 Leute hier, aber komm rein, wir haben eine großartige Zeit. And there's young David. Und da ist der junge David. You know, he's sitting in the cave. Er sitzt in der Höhle. And you can read about it in Psalm 54. Du kannst es in Psalm 54 lesen. And Psalm 142. Und Psalm 142. The experience he had in the cave. Die Erfahrungen, die er in der Höhle machte. Save me, O God. Rette mich, O Herr. And there's young David. Und da ist der junge David. And then someone, hello. Und dann kommt jemand, hallo. Who's that? Wer ist da? Who is it? Wer ist da? I'm a distressed person. Ich bin jemand in Bedrängnis. Are you David who killed Goliath? Bist du David, der den Goliath umgebracht hat? The anointed of God? Der Gesalbte Gottes? Yeah. Ja. I've come to join myself to you. Ich möchte mich dir anschließen. To me? Mir? Imagine person after person is coming, like stell there's five people come in. Vor, da kommt einer nach dem anderen, plötzlich kommen fünf. They sit down in the cave. Setzen sich in die Höhle. They got a candle there. Haben eine Kerze dort. And David is amazed. Und David ist verwundert. And they say, you are our captain. Und die sagen, du bist unser Anführer. Wow. And more and more and more are coming. Und mehr und mehr und mehr kommen. And this is a picture of Christ for us. Das ist ein Bild für Christus von that uns. Jesus für uns. Is waiting. Dass Jesus wartet. He's waiting for those who are distressed. Er wartet auf die, die in Bedrängnis sind. It is the very thing that brings us to him. Es ist genau das, was uns zu ihm bringt. So that no one can glory. damit niemand stolz sein kann. If we get this building and do this whole thing we want to do. Wenn wir dieses Gebäude bekommen und alles machen, was wir machen wollen. And at the end of it we sit there and we say, man, did we do a good job. Und wenn wir dann am Ende sagen, boah, das haben wir super gemacht. Church in Lebgasse, the best church going, yeah. Die Gemeinde in der Lebgasse, die allerbeste, yeah. God would think, oh man, did you have to do that? Dann würde Gott sagen, ach, hast du das jetzt sagen müssen? Why did you do that? Warum hast du das That's gemacht? What Nebuchadnezzar did. Das hat doch Nebukadnezar gemacht. Don't you know that God knows how to humble the proud? Weißt du nicht, dass Gott weiß, wie er den Hochmütigen demütigt? In Daniel 4:47. That's the very thing that God wants to keep us away from. Das ist genau das, von dem uns Gott fernhalten möchte. It is a statute with God. Das ist etwas Festgelegtes bei Gott. No flesh will glory in my presence. Ein Grundsatz Gottes, kein Fleisch wird sich in meiner Gegenwart rühmen. So we grow as a church, we get the building, we put 3 floors on top and everything. Wir wachsen als Gemeinde. And everything for the kids. Wir haben 3 Stockwerke bauen wir und machen oben einen Swimmingpool für die Kinder. And then we pass on. Und dann sterben wir. I'm 87 years old and ich bin 87. And then I die and dann sterbe ich. We all kind of die off and und irgendwie sterben wir alle aus. Standing before the Lord, you know? Und stehen dann vorm Herrn. What do you think, Lord? We did good, huh? Was denkst du, Herr? Yeah, haben wir gut gemacht, yeah. Oder? We did good. You really needed us. Ja, uns hast du gebraucht. Wir haben das gut gemacht. Any of us will do that? Glaubst du, dass irgendjemand das tun würde? Do you think that God will be impressed by any of that? Glaubst du, dass Gott von irgendwas von dem beeindruckt gewesen wäre? All he's interested in is what he did through us, and that's it. Alles, was ihm wichtig ist, ist das, was er durch uns getan hat. No flesh is gonna glory. Nichts anderes. Kein Fleisch wird sich rühmen. If I'm gonna be a preacher, wenn ich ein Prediger sein werde, God is gonna make it that I can't glory. Wird Gott das so arrangieren, dass ich nicht stolz sein kann. And if I'm gonna be an apostle, und wenn ich ein Apostel sein God's werde, gonna make it so I can't glory. Wird Gott das so drehen, dass ich nicht stolz sein kann. And Paul, the apostle, had this eye disease. Und Paulus, der Apostel, hatte so eine Augenkrankheit. It was a It's called ephthalmia. Das nennt sich Ephthalmie. Ephthalmia, something like that. Irgendwie sowas. It was a drippy, pussy eye disease. Das war so eine tränende, nässende, eitrige Augenkrankheit. He'd be preaching and the pus would be coming out. Er hat gepredigt und der Eiter kam daraus. Excuse me, Entschuldigung, napkin. Ich muss mal kurz das Taschentuch verwenden. This pussy. So was grauseliges, eitriges. And maybe that was what he prayed for in 2 Corinthians 12. Und vielleicht war das, wofür er in 2. Korinther 12 gebetet hat. He couldn't see, he was going blind. Er konnte nicht sehen, er wurde blind. He couldn't see the high priest in Acts 23. Er konnte in Apostelgeschichte 23 den hohen Priester nicht erkennen. When the high priest said, slap him. Wo der hohe Priester sagte, schlagt ihn. And he hears, slap him. Und er hört das, schlagt ihn. And then I think he gets slapped. He says, you say, slap me. Und er kriegt eine und dann sagt er, du hast gesagt, schlag mich. You speak like that to the high priest. Und die sagen zu ihm, sprichst du so mit dem hohen Priester? I didn't know it was the high priest. Ich habe nicht gewusst, dass es der hohe Priester war. I can't see, you know, I'm kind of blind. Ich kann nicht sehen, weißt du, ich bin ein bisschen blind. And here's the apostle, he's traveling all over the world. Das ist not the world, but that part of the world. Apostel Paulus und der reist überall in der damals bekannten Welt herum. Went to China, but there he was. Da ist er nun. And his eyes are dripping, he can't see. Seine Augen nässen und er kann nicht sehen. And he's praying. Und er betet. Lord, you know I could serve you better if you just take away this thorn. Herr, weißt du, ich könnte dir wirklich besser dienen, wenn du diesen Dorn wegnehmen würdest. Maybe it was his eyes, I don't know. Vielleicht waren das seine Augen, ich weiß es nicht, könnte sein. I think it was. Ich denke, das war so. Just my opinion. Meine Meinung. Can you Lord, I've prayed for so many people to get healed. Can you heal my eyes? Herr, ich habe gebetet, dass so viele geheilt werden. Kannst du meine Augen heilen? It's like such an inconvenience, especially in the pulpit. Das ist so grauslich, besonders beim Predigen. You know, and I have a ministry with people. Und ich habe einen Dienst an den Menschen. And it's just so hard, you know, when they look in my face. Und das ist so schwer, wenn sie mir ins Gesicht schauen. And the pus comes, you und know. Der Eiter daraus kommt. Can you heal me, Lord, please? Kannst du mich bitte heilen, Herr? And the Lord says, My grace is sufficient for you. Und der Herr sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. My strength is made perfect in weakness. Meine Stärke wird in der Schwachheit vollkommen. And the point is, Paul. Und worum es geht? At the end of this whole thing. War das Paulus am Ende der ganzen Sache? You're not gonna glory. Ging es darum, Paulus, du wirst dich nicht rühmen. I'm gonna glory. Ich krieg die Herrlichkeit. And you can glory in me. Und du kannst dich in mir rühmen. And all the grace that is toward you. Und in all der Gnade, die dir gegenüber gilt. And this is the principle of the cave. Und das ist das Prinzip der Höhle. That Jesus is always waiting for us where we least expect it. Dass Jesus immer genau dort auf uns wartet, wo wir es am wenigsten erwarten. He's right there in the distress. Er ist genau dort in unserer Bedrängnis. In our failures. In unseren Versagen. In our sense of unhappiness. In unserem Gefühl, dass wir unglücklich sind. And we draw near to him. Und wir nähern uns ihm. And this is exactly the way he has set it. Und genau so hat er das geplant. Yeah, exactly. He planned it this way. Er hat es so geplant. And you can do it any other way. Und du kannst das anders machen. But the stone will roll you over. Aber der Stein wird dich überrollen. Rather than you become part of the living building. Anstatt dass du Teil wirst des lebendigen Gebäudes. Preaching has to be a crisis every time. Predigen muss immer eine Krise sein. The day that I can just come here and say, ah, come on, I preach so many messages, it doesn't matter. An dem Tag, an dem ich hierher komme und sage, ach, ich habe schon so viel gepredigt, macht ja nichts. I'm done. Dann ist es vorüber. God will step in and chasten. Gott wird einschreiten und mich züchtigen. It has to be him every time. Es muss jedes Mal er sein. In everything that we do. In allem, was wir tun. Every appointment. Jede Begegnung. Every business meeting. Jedes Gespräch. The Lord wants it to be him. Geschäftstreffen. Der Herr möchte, dass er das ist. When I make millions of dollars, damit, wenn ich Millionen von Dollars verdiene, I don't glory in it. Ich mich dessen nicht rühme. When I have dozens of kids, wenn ich tausende Kinder habe, dozens, Dutzende, thousands, I don't glory in it. Dann rühme ich mich dessen nicht. When the church is 3,000 people one day, wenn die Gemeinde eines Tages 3,000 Leute groß sein wird, and this hall is too small for the teenagers, und diese Halle zu klein sein wird für die Jugendlichen, and they say, can we use the hall downstairs? We can't fit up here anymore. Und die sagen, können wir uns unten treffen? Wir passen nicht mehr hier oben herein. All right, you can use the hall downstairs. Na gut, ihr dürft die Halle unten verwenden, aber yeah, no flesh will glory. None. Kein Fleisch wird sich rühmen. And if I'm glorying now, und wenn ich mich jetzt rühme, we know God's plan. Dann kennen wir Gottes Plan. And that plan is to humble our hearts. Und der Plan ist, dass er unsere Herzen demütigt. And the quicker we understand it, und je schneller wir das verstehen, the quicker we can move on. Umso schneller können wir weitergehen. Hey, I'm distressed. Oh, hey, ich bin in Bedrängnis. Yeah. Juhu. Hey, I'm a debtor. Hey, ich bin in Schulden. Hey, I'm discontent. Hey, ich bin unzufrieden. With this world. Mit dieser Welt. Yeah, I'm gonna draw near to Jesus. Ja, ich werde mich Jesus nähern. Amen. Amen. Amen. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Lord, we thank you tonight. Herr, wir danken dir heute Abend. That you are always there. Dass du immer da bist. A prayer away. Ein Gebet entfernt. Just a microscopic prayer away. Ein mikroskopisches Gebet entfernt. A mustard seed prayer away. Ein Senfsamengebet entfernt. Lord, help me. Herr, hilf mir. Lord, I'm here. Herr, hier bin ich. Lord Jesus. Herr Jesus. Be with me. Sei bei mir. Father, we thank you tonight. Vater, wir danken dir heute Abend. That all we do. Dass alles, was wir tun, all we want to do, alles, was wir tun wollen, is to bring attention to your awesomeness, deiner Größe und Erstaunlichkeit, auf die zu verweisen, to glory in who you are, uns in dem zu rühmen, auf das stolz zu sein, was du bist. Bless these words, segne diese Worte to our hearts, in unserem Herzen, in Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.